nassen Sturm. Der Winter wartet auf dem Eisbergturm. Dir wird schon bald innerlich so kalt und du wirst nicht einmal wissen, warum. Zeit nimmt ihren Lauf, was heute schön ist, wird vergangen.